Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, immer noch Parteitag in Bottrop. Und ich habe mir jetzt den zukünftigen Bad Rebel des Landtags Nordrhein-Westfalen geschnappt. Zumindest hat er das neulich geschrieben auf seinem Blog, dass er ein bisschen kratzbürstiger werden muss. Sag doch mal Hallo zu allen, die dich noch nicht kennen. Hallo zu allen, die mich noch nicht kennen. Und jetzt zu denen, die dich kennen. Hallo zu allen, die mich kennen. So, und jeder jetzt Bescheid weiß, dass das Michel Marging ist. Ja, du hast einen Blogbeitrag geschrieben, ne, auch so ein bisschen mehr krabatziger zu werden. Ich sag das jetzt mal so flappig. Was genau meinst du, was stellst du dir für die Zukunft vor? Hier liegen überall auf dem Parteitag diese Dinger rum. Weißt du, wofür die sind? Nein, ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Verdammt, okay, ich bin sehr verwirrt. Ja, was stelle ich mir vor? Ich stelle mir vor, dass wir ganz häufig Situationen haben. Zuletzt war jetzt am Donnerstag eine Situation, wo ich eine persönliche Erklärung zur Abstimmung über die Geschäftsordnung, über die Neufassung der Geschäftsordnung des Landtags vorbereitet hatte, wollte die vortragen. Dann ist Nico Kern mit einer eigenen persönlichen Erklärung zuerst ans Rednerpult getreten. Und dann fingen die anderen Parteien so an zu schreien, dass andere Fraktionsmitglieder von uns auf mich zugekommen sind und haben gesagt, lass das, gib die bitte zu Protokoll, wir wollen nicht noch mehr, la la la, damit machen wir Punkte, bla. Und ich habe mich tatsächlich dazu drängen lassen, dann zu sagen, okay, ich gebe die Erklärung zu Protokoll. Was genau das nicht ist, was ich eigentlich machen wollte. Nämlich zu sagen, mir ist eigentlich scheißegal, was die anderen über mich denken. Ich muss da keine Freunde finden, sondern ich muss halt einfach für meine Überzeugung einstehen. Das ist das natürlich ein kleines Beispiel, weil hinterher im Protokoll, also wenn das jemand nachliest, tut das eh im Protokoll und da steht kein Unterschied, ob ich jetzt die Rede gehalten habe oder ob ich sie zu Protokoll gegeben habe. Es ist halt einfach von meinem persönlichen Gefühl her extrem scheiße. Und auch in dem Moment, wo ich es ausspreche, habe ich sofort ein schlechtes Gefühl dabei. Die Frage ist ja, die ich mir jetzt stellt als Krähennestler, die Presse, liest sie die Protokolle denn dann oder nimmt die nur das, was geredet wird, wirklich für ihre Pressearbeit? Weißt du das? Kannst du das einschätzen? Ja, was um 18.45 Uhr behandelt wird, da ist ja keiner von der Presse mehr da. Das nehmen die aus dem Protokoll, wenn überhaupt. Die interessieren sich nicht für das Thema Geschäftsordnung des Landtags, das muss man ganz, ganz ernsthaft und offen sagen. Du hattest in deinem Blogpost auch geschrieben, bei der Achtung-Aktion hattest du ja zurückhaltende Rede, wir haben da auch einen Podcast drüber gemacht und du sagst, im Nachhinein hättest du da besser doch mitgemacht. Also warum? Ja, weil selbst wenn ich rausgeflogen wäre, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, aber erstmal haben sich alle getraut und das ist natürlich blöd, wenn man da rumsteht als Einziger, der es nicht macht. Dann habe ich mich genau aus diesem Grund auch schlecht gefühlt. Ich einfach gedacht habe, wie kann das denn sein, dass die anderen alle sozusagen den Hintern in der Hose haben und ich nicht. Ja, es hätte sein können, dass ich rausfliege und dass ich meinen nächsten Tagesordnungspunkt nicht vorstellen kann, der ja unser eigener Antrag war. Aber auf der anderen Seite hätte das genau die Aufmerksamkeit gebracht, die wir brauchen. Und ob jetzt dieser Antrag, ob ich den jetzt vorstelle oder nicht, abgelehnt wird er ja so oder so. Also wir kriegen keine Anträge durch, nur weil ich jetzt rede. Und aufgrund dessen hätte ich lieber bei der Aktion mitmachen sollen, statt mich da zurückzuhalten, damit ich danach reden kann. Aber du sagst jetzt halt, das hätte die Aufmerksamkeit gegeben. Ich vergleiche das mal so mit Nico Kern, der ja schon zweimal verhaftet worden ist, was in die Presse gekommen ist. Also ich sag mal so Sachen, die nicht so das normale Geschäft, sondern hervorstechen. Die scheinen ja Aufmerksamkeit zu bringen. Wie möchtest du das jetzt in Zukunft umsetzen? Oder auf anders gefragt, wie sieht der Rest der Fraktion aus? Kannst du dazu was sagen? Ja, das kann ich so nicht beantworten, weil ich einfach nicht weiß. Also ich habe nur ganz, ganz wenig konkrete Aktionen im Kopf, die man wirklich durchführen könnte. Ich sage immer als Beispiel, wenn man für Verbraucherschutz eintritt und es irgendwie um Tierrechte geht, dann kann man sich auch mal als die Tiere verkleiden und dann irgendwie über den Vorplatz rennen. Oder von mir aus sogar im Plenum sitzen. Oder man kann einfach mal unter Protest den Saal verlassen. Oder man kann tatsächlich mal, wenn man ungerecht behandelt wird, was jetzt 2-3 Mal war, einfach sagen, okay, dann gehen wir mal vors Verfassungsgericht. Auch dafür haben Fraktionen ihr Geld. Ganz konkret, aktuell schwebt mir eine Aktion vor, wo es darum geht, die Geschäftsordnung des Landtags auszunutzen gegen sich selber, so wie ich das ja gerade auch sehr erfolgreich hier mache. Beim Parteitag scheine ich gut drin zu sein. das, was sehr viel Aufmerksamkeit auf uns lenken würde, auch auf das Ziel, das wir damit verfolgen, was eine ganz klare politische Intention hätte. Aber da muss ich erst, das muss ich erst mit der Fraktion irgendwie klären, ob wir das machen. Mhm. Wenn ich das jetzt rausplaudere, dann habe ich das Problem, dass sie sich darauf vorbereiten können, die ich damit angreife. Deswegen lasse ich das sein. Aber es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja, da reichen eigentlich schon kleine Aktionen, dadurch, dass wir so ein, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie des Landtags, die ja eigene Berichterstatter haben und alles, dadurch, dass wir so einen Vorteil haben, dass auch jemand zumindest ein Auge auf uns wirft, mhm. müssen wir eigentlich nur mit Kleinigkeiten auffallen und schon punkten wir. Mhm. Wichtig für mich ist, dass wir das alles in die richtige Richtung drehen. Also nicht einfach nur Nico Kern, ich lass mich verhaften, sondern hinterher auch, warum ist das passiert, was waren die Begleitumstände, und dann muss man wirklich ein riesiges mediales Fass aufmachen, um zu erklären, dass nicht einfach nur ein Abgeordneter verhaftet wurde, sondern dass da eben auch was hintersteckt. Mhm. Das Gleiche hätte Birgit machen können, als sie da von diesem Böller in Dortmund getroffen wurde. Oder jeder andere der umstehenden MBL, mhm. da waren ja noch 3-4 andere. Da hätte man auch eine große Aktion draus machen können, wo man einfach sagt, ey, warte mal, wir sind hier körperlich angegriffen worden. Ja, und wenn man das nicht macht, dann verpufft das halt. Dann steht ein Name irgendwie unter ferner Liefen der Presse, aber da ist halt kein politischer Wille mit verbunden, keine Forderung. Also kein politischer Impuls. Wenn du das jetzt so sagst, das könnte man, das müsste man, die Sache ist ja Pressearbeit. Ja, das sowieso, nein, aber das hört sich ja so an, als ob eure Pressearbeit nicht optimal läuft, dass ihr das nicht, was ihr habt, ordentlich ausschöpft. Siehst du das so? Also erstmal würde ich es nicht Presse, sondern Medienarbeit nennen, weil es geht nicht nur um die Presse, sondern es geht vor allen Dingen darum, auch alle Medien, sonstige Medien zu bedienen, gerade die Medien, die eigentlich unser Ding sein sollten. Also Blogs, Twitter, Facebook, weiß ich nicht was, bedienen wir von der Fraktion aus viel zu wenig. Und das hat nichts mit Pressearbeit oder der Pressestelle zu tun, sondern das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir als Abgeordnete uns immer in diesem Landtagsalltag gefangen nehmen lassen und dann nicht mehr die Zeit haben, tatsächlich da aktiv zu sein, wo wir eigentlich mal aktiv waren, bevor wir gewählt wurden. Also da, wo wir auch gelesen werden, da, wo unsere in Anführungszeichen Fanboys sitzen, da sind wir nicht mehr, sondern stattdessen versuchen wir auf einem anderen Instrument zu spielen, das wir eigentlich gar nicht bedienen können so richtig. Mhm. Und wo natürlich auch noch jemand anders am Hebel sitzt, ob das, wo ich die Taste gedrückt habe, ob auch ein Ton rauskommt. Das ist halt der große Punkt. Und da müssen wir uns tatsächlich, das haben wir jetzt auch vor, spätestens Anfang nächsten Jahres zusammensetzen und überlegen, wo wollen wir überhaupt hin? Was ist überhaupt Ziel unserer Presse-Medienarbeit? Mhm. Und wollen wir nicht einfach die Pressearbeit mal sein lassen und nur uns auf andere Dinge konzentrieren oder? Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber das ist jetzt im Fluss und dann Anfang nächstes Jahr besprochen werden. Genau. Also da soll es eine Arbeitsgruppe zu geben. Oder die Arbeitsgruppe gab es schon. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe war dann, wie viele Leute müssen einer Pressemitteilung zustimmen, bevor sie veröffentlicht wird. Das war aber nicht die Intention dessen, als die Gruppe mal gegründet wurde. Mhm. Ich habe die jetzt neu gegründet, beziehungsweise habe jetzt wieder zu einem Treffen aufgerufen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Alles klar. Du sagtest gerade, ich bin die ganze Zeit hier am Rumrennen, du hättest hier die GO ausgenutzt. Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Es gab einen Änderungsantrag zum Paragraphen 8 Absatz 5 der Geschäftsordnung, wurde neu hinzugefügt, dass man Anträge auf dem Parteitag noch verändern kann. Im Grunde genommen geht es genau um diesen Part dieses Teils. Da steht noch mehr drin, wie das veröffentlicht werden muss und so weiter und so weiter. Aber es geht genau um diesen Part. Mhm. Ich habe einen völlig anderen Antrag genommen, einen anderen Satzungsänderungsantrag genommen, übernommen, nachdem der Antragsteller ihn zurückgezogen hat, und habe einen völlig anderen Text da reingesteckt, der diesen Paragraphen 8.5 retten soll, also heilen soll. Das heißt, auf gut Deutsch, da muss drinstehen, dass die Grundintention eines Antrags nicht verändert werden darf. Weil sonst kann ich genau das machen, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Also im Prinzip ein Antrag, der vorher nicht bekannt ging, ein komplett brandneuer, komplett anderer Antrag reinbringen, genau. Und es wäre durch die Geschäftsordnung gedeckt und durch die Satzung. Durch die Satzung und das ist halt keine Veröffentlichungsfrist vorher, man kann sich darauf vorbereiten und kann damit sehr viel trollen. Genau, und genau das wollte ich halt verhindern, indem ich jetzt einen Antrag verändere, den es schon gibt. Es gibt noch zwei andere Antragsteller, die sagen, wir wollen komplett neue Anträge stellen. Mhm. Also wir haben Anträge übernommen, streichen die komplett und stellen komplett neue Anträge, die es vorher so gar nicht gab. Ja, bin ich mal gespannt, was das morgen gibt. Schauen wir mal. Alles klar, ich danke dir und wünsche noch einen schönen Abend. Dir auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.